Ein Gedenkkonzert zum 100. Geburtstag des Komponisten Kim Ok-sung fand im Großtheater Ostpyongyang statt. Es wurde besucht von Mitarbeitern, Kunstschaffenden, Künstlern, Journalisten, Redakteuren der Bereiche Literatur und Kunst und Massenmedien sowie von Lehrern, Studenten und Schülern der Kunstbildungsorgane und den Familienangehörigen des verstorbenen Komponisten. Eingeladen wurden dazu die Auslandskoreaner, die sich zu Besuch im sozialistischen Heimatland aufhalten, die Diplomaten verschiedener Länder, die Vertreter internationaler Organisationen, die Militärattachés in der DVRK und ausländische Gäste. Im Konzert, das von Duett und Chor der Damen mit dem Lied von Man Yongde eingeleitet wurde, wurden verschiedene Musikstücke, wie Klavierkonzert, Auf zum Entscheidungskampf und Orchestermusik und Chor, reiche Erträge auf der Zhongshan-Ebene dargeboten.